Bin ich eine Türklinke oder gib mir selbst die Hand? Bin ich ein Apfel oder ein Streuselkuchen? Bin ich eine Bäckerei oder ein Backfisch? Bin ich zu kurz oder zu lang? Sind wir Rockstars oder Roggenbrötchen? Bin ich die Schornstein oder Brennschweiß? Bin ich... Zange oder Nagel? Lese ich im Metal-Hemmer oder schmeiß ich Geld zum Fenster raus?